Da, guck dir die an, du siehst scharf aus, Baby. Die würde ich gern anbaggern. Na? Dir eine kleben, na? Dir hinten eins drauf, dir einen Klaps. Wir sagen's nicht deinem Paps. Hol dir, na? Hol dir. Na? Na? Hol dir, na? Hol dir. Na?